Und da sitz ich an der S-Bahn auf der Banke und ich halt mir an der ollen Tasche fest. Die Leute sehen nach mir wie nach ne Kranke und da sitz ich mit dem letzte bisschen Rest. Von Traute und von Freiheit und von Moin, ich will ja aufstehen und im Rathaus fahren. Was hält mir hier die Tasche und die Sorgen? Oder mein Schießfortamt, die Kiste ist verfahren. Ich will ja aufstehen und mir scheiden lassen. Doch jede Bahn hält an und fährt mir weg. Ich will ja nur die Ruhe, meine Kinder, die paar Tassen, sonst will ich nüscht, nur raus aus diesem Dreck. Das wird ne lange Reise, wird ne verdammt lange Reise. Das kann nur besser werden, kann aber erstmal auch noch schlimmer werden. Und ich fahr und fahr, oh Mann, wo komm ich an? Wie komm ich an? Ich kann ja nicht den ganzen Tag hier bleiben. Die nächste Bahn ist meine jeden Schreck. Was muss der Mann mir aber so weit treiben mit seinen Suft? Das ganze Geld ist weg. Das ganze Geld, das schöne Glück, das bisschen Ehre. Das ist uns zeitlich wirklich gut gegangen. Denn aber kam die ganze Erdenschwere und wären die Jürgen nicht, hätte ich mir längst aufgehangen. Ich kann nun mal nicht mehr mit meinem Mann schlafen. Er stinkt, ich ekel mir, er ist nicht mehr bei Trost. Und hat mir aus dem Dreck geholt, als wir uns trafen. Das war mal Glück und ist nur längst bemoost. Das wird ne lange Reise, wird ne verdammt lange Reise. Das kann nur besser werden, kann aber erst mal auch noch schlimmer werden. Und ich fahr und fahr, oh Mann, wo komm ich an? Ich kann mir von dem Mann nicht schlagen lassen. Die Kinder hassen ihn schon mehr wie ich. Was wir mal hatten, tat er längst verprassen und bricht sich jeden Monat bei der Genick. Das dauert mir verflucht, was soll nu werden, wenn er mir nicht mehr hat und ihnen halt. Er war die ersten Jahre ja kein Schlechter, ich fasse mir am Herz, da ist es kalt. Wenn einer untergehen muss, müssen das denn alle. Das Schicksal hat uns mal zusammengebraut. Ich kann ihn nicht befreien aus dieser Falle. Scheiden tut weh, ich sage euch, mir graut. Das wird ne lange Reise, wird ne verdammt lange Reise. Das kann nur besser werden, kann aber erst mal auch noch schlimmer werden. Und ich fahre und fahre, oh Mann, wo komm ich an? Wie komm ich an?